Kapitel 2. Zum Hafen. Von Frankfurt an war die Reise frei, aber nicht die Kost. Hätte ich nicht einen solch braven, christlichen, zuverlässigen, für mich sorgenden, mir zugutkommenden Herrn bei mir gehabt, wäre ich, wie man hier sagt, beschummelt worden. Bevor die Auswanderer des 19. Jahrhunderts von ihren Angehörigen in Amerika mit offenen Armen oder grimmiger Miene empfangen werden können, müssen sie eine lange und nicht selten gefahrvolle Reise antreten, deren erste Etappe der Weg zum Hafen ist. Das Gros der Auswanderer kommt aus ländlichen Gegenden, weit entfernt vom Meer, und die Transportmöglichkeiten jener Tage sind alles andere als komfortabel. Also Auswanderung ist im 19. Jahrhundert zum ganz erheblichen Teil erst einmal selbst organisiert. Es gibt faktisch keine Organisationen, die dafür sorgen, dass der Transport vom Heimatort zu den Häfen in irgendeiner Weise geregelt wird. In der Regel versuchen die Auswanderer aus den verschiedenen Regionen möglichst verkehrsgünstig ihre Auswandererhäfen zu wählen. Aus Süddeutschland wählt man den Weg über den Rhein in Richtung auf die Niederlande. Oder man geht durch Frankreich hindurch bis nach Le Havre. In Norddeutschland sind es auch die niederländischen Häfen. Oder es sind Bremen und Hamburg zunehmend stärker. Ein ganz erheblicher Teil der Reisen, zumindest im 17. Jahrhundert, zumindest im frühen 18. Jahrhundert, sind Transporte über Wasser. Das heißt, die Flusssysteme werden ausgenutzt für diese Wanderung. Von Süddeutschland nach Rotterdam mit dem Floß zu schwimmen, das dauert schon einige Wochen. Die Wege aus Nordwestdeutschland in Richtung Bremen bemessen sich danach eher in Tagen, auch wenn es sicherlich mühseliger ist, mit Ochsenkarren sich auf den Weg zu machen. Das 19. Jahrhundert bietet eine Verkehrsrevolution. Und zwar sowohl auf dem Lande als auch auf dem Wasser. Seit den 1850er Jahren wird die Eisenbahn in Deutschland massiv ausgebaut. Und auch Hamburg und Bremen werden früher an dieses Eisenbahnnetz angebunden. Das hat zur Folge, dass insbesondere seit den 1860er, 1870er Jahren der normale Weg in die Hafenstädte der Weg mit der Eisenbahn ist. Liebe Eltern und Geschwister, es war am 11. März morgens um 5 Uhr, als ich mit vielen anderen Auswanderern das Dampfboot bestieg und noch einmal allen Lebewohl sagte. Abends zwischen 11 und 12 Uhr kamen wir dann in Köln im Wirtshause an, einer wahren Räuberhöhle, wo wir bis Montag, den 13. bleiben mussten. Am Morgen des 13. bestiegen wir die Eisenbahn und kamen gegen Abend in Münden an, wo unsere Pässe durchgesehen wurden. Nachts um 12 kamen wir nach Bremen, hungrig und müde, aber in ein noch viel schlechteres Wirtshaus. In Heilbronn war eine Stunde Aufenthalt, dann ging es stracks nach Heidelberg. Hier hatte man Zeit, das Sehenswerteste zu betrachten. Dann ging es, nachdem man sich restauriert hatte, nach Frankfurt. Hier wurde man in einen Gasthof zum Goldenen Adler gebracht. Oh, der Teufel soll da das Essen und die Betten holen. Wanzenbetten, nicht Federn, bloß eine elende Matratze mit zerrissenem Leintuch und furchtbar teuer. Mit der Zeit wird die Betreuung und Bewirtung der Auswanderer besser. Denn schon bald erkennen die großen Schifffahrtslinien, dass die Auswanderung ein lohnendes Geschäft ist. Die Konkurrenzsituation zwischen den Reedereien in Deutschland, Holland und England zwingt sie, die Auswanderer mehr und mehr als Kunden zu betrachten und auch so zu behandeln. Die Wege in die Auswandererhäfen sind oft lang und strapaziös. Viele benutzen die Flüsse, treiben die Weser hinunter, steigen in Bremen in offene Kähne um, sitzen mit 60 Personen darauf, bei Wind und Wetter, eng aneinander, das Gepäck steht um sie herum, viele Kinder, die dazwischen herumwuseln. Wir sind am 27. April des Nachts zwischen 11 und 12 abgefahren, des Morgens 8 Uhr in Frankfurt angekommen. Des nächsten Morgens sind wir mit dem Dampfschiff die schöne Rheinfahrt hinauf, wo wir viel gesehen haben, und des Abends 9 Uhr in Köln gewesen, wo wir von einem Gastwirt, Name habe ich vergessen, abgeholt wurden. Da hatten wir freies Nachtessen und morgens Kaffee. Um 6 Uhr von Köln mit der Eisenbahn nach Bremen. Da war wieder der Gastwirt da und holte uns ab zum Gasthaus zum Schwarzen Ross. Da wurden wir gut verköstigt. Lieber Vater, ich will jeden aufmerksam machen, der nach Amerika will, soll die Reise über Frankfurt nach Bremen machen. Da ist reelle Bedienung.